Aufgrund alles dessen gingen wir eine Verpflichtung ein und unterschrieben. Und auf dem Versiegelten waren unterzeichnet unsere Obersten, unsere Leviten und unsere Priester. Und auf den versiegelten Urkunden standen Nehemia, der Statthalter, der Sohn Hakaljas, und Zedekia, Seraja, Asaja, Jeremia, Paschur, Amaja, Malchia, Hattus, Sebania, Maluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruch, Mesolam, Abia, Miyamin, Masia, Bilgai, Semaja, das sind die Priester. Und die Leviten, Jesua, der Sohn Asanjas, Binui, von den Nachkommen Henadads, Kadmil und ihre Brüder, Sebania, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rehob, Hasabja, Sakur, Serepja, Sebania, Hodia, Bani, Beninu. Die Häupter des Volks, Pareos, Pahatmob, Elam, Satu, Bani, Boni, Asgat, Bibai, Adonia, Bigwai, Adin, Ata, Hiskia, Azur, Hodia, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nobai, Magpias, Mesolam, Hesia, Mesesabel, Zadok, Yadua, Pelatscha, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Hasub, Halois, Pilha, Sobek, Rium, Hasabna, Maseya, Ahia, Hanan, Anan, Maluch, Harim und Bana. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den heidnischen Bewohnern des Landes abgesondert und dem Gesetze Gottes unterworfen hatten, ihre Weiber, Söhne und Töchter, alle, die alt genug waren, es zu verstehen, schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen, an und nahmen Eid und Schwur auf sich, dass sie nach dem Gesetze Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, übermittelt ist, wandeln und alle Gebote, Ordnungen und Satzungen Jahwes, unseres Herrn, beobachten und halten wollten, nämlich, dass wir weder unsere Töchter den heidnischen Bewohnern des Landes zu Weibern geben, noch ihre Töchter an unsere Söhne verheiraten wollten, ferner, dass wir, wenn die Bewohner des Landes am Sabbatmarkt waren und allerlei Getreide zum Verkauf herbeibrächten, es ihnen am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tage nicht abnehmen wollten. Und im 7. Jahre wollen wir das Land brach liegen lassen und auf jegliches Handdarlehen verzichten. Weiter stellten wir als gesetzliche Verpflichtung für uns fest, dass wir uns jährlich den dritten Teil eines Sekels für den Dienst am Tempel unseres Gottes auferlegen wollten, nämlich für die reihenweise aufgelegten Brote, das regelmäßige Speisopfer und das regelmäßige Brandopfer, die Opfer an den Sabbaten und den Neumondstagen, für die Festopfer, die Dankopfer und die Sündopfer, um Israel Sühne zu schaffen, und für den ganzen Dienst am Tempel unseres Gottes. Und wir, die Priester, die Leviten und das Volk, warfen das Los wegen der Holzlieferungen, dass wir es Jahr aus Jahr ein familienweise zur festgesetzten Zeit für den Tempel unseres Gottes liefern wollten, damit es auf dem Altare Jahwes, unseres Gottes, verbrenne, wie es im Gesetze vorgeschrieben ist. Und weiter verpflichteten wir uns, die Erstlinge unseres Ackerlands und die Erstlinge aller Früchte von jeder Art von Bäumen Jahr aus Jahr ein an den Tempel Jahwes abzuliefern und ebenso unsere erstgeborenen Söhne und die Erstgeborenen unseres Viehs nach der Vorschrift im Gesetze, sowie die Erstgeborenen unserer Rinder und unserer Schafe an den Tempel unseres Gottes, an die Priester, die im Hause unseres Gottesdienst tun, abzuliefern. Auch das Erste von unserer Grütze und unseren Hebeopfern und den Früchten sämtlicher Bäume, dem Most und dem Öl wollen wir an die Priester in die Zellen des Tempels unseres Gottes einliefern und den Zehnten von unserem Ackerland an die Leviten, denn sie, die Leviten, sammeln in allen unseren Ackerbaustätten den Zehnten ein. Und der aaronitische Priester soll bei den Leviten zugegen sein, wenn die Leviten den Zehnten einsammeln, und die Leviten sollen den Zehnten vom Zehnten zum Tempel unseres Gottes, in die Zellen des Schatzhauses bringen. Denn in diese Zellen haben die Israeliten und die Leviten die Hebe vom Getreide, dem Moste und dem Öl abzuliefern, da sich dort die Gefäße des Heiligtums und die diensthündenden Priester und die Torhüter und die Sänger befinden. So wollen wir den Tempel unseres Gottes nicht im Stiche lassen.